verwundet. Wenn wir gedachten, wieder in Ruhe gehen zu dürfen wie die beiden anderen Regimente der Division, hatten wir uns sehr geirrt. Vorläufig bleiben wir in dem zerschossenen Dorf Anne liegen bis zum Abend. Da trifft erst die Feldküche ein und wir empfangen endlich Verpflegung. Aber noch während wir essen, kommt der Befehl, sofort fertig machen. Es ist nicht einmal möglich, in Ruhe fertig zu essen. Das Bataillon geht sofort in Stellung, und zwar rechts von Lens. Fürchterlich tobt die Front. Das ganze Gebiet bis ungefähr 8 Kilometer hinter ihr liegt unter schwerstem Feuer. Es ist ganz unmöglich, die Straßen zu benutzen. Eine unserer Infanteriekompanien erhält einen Volltreffer, als sie eben das Dorf verlässt, in dem sie den ganzen Tag über gelegen hat. Mehrere Tote und noch mehr Verwundete bleiben auf der Unglücksstätte. Auf Feld- und Fußwegen und in großen Abständen, ein Mann hinter dem anderen, streben die Kolonnen der Front zu. Dadurch werden wir sehr weit auseinandergezogen. Oft müssen die Vorderen lange warten, bis die Letzten wieder einigermaßen aufkommen, damit ihnen der Anschluss nicht verloren geht. Immer funken Schrapnells dazwischen, eine Unmenge Fahrzeuge rasseln auf Wegen und auch auf dem Gelände vorwärts, Batterien feuern aus versteckten Stellungen, Sanitätsautos fahren zurück. Alles steht unter dem Zeichen des Großkampfes. Als wir Lens erreichen, ist es schon dunkel geworden. Jetzt müssen wir die Hauptstraße benutzen, die in die Stadt hineinführt. Sie wird mit schwersten Kalibern bearbeitet. Dazwischen krachen die Abschüsse unserer Batterien. Fauchend verlassen die Granaten die Rohrschlünde und jagen feindwärts. Ein unheimlicher Lärm ist hier. Es ist, als wenn die Welt untergehen wollte. Wir sind 2 Gewehrbedienungen mit einem Unteroffizier als Zugführer und müssen uns den Weg selber suchen, den noch keiner von uns kennt, dazu bei Nacht und bei diesem unheimlichen Feuer. Munitionskolonnen jagen vorüber, sie fahren blindlings die zerschossene Straße entlang durch die Nacht. Eine Granate faucht, sie trifft einen der Munitionswagen. Pferde schlagen und stürzen, Kommandoschreie und Flüche, alles geht drunter und drüber. An der einen Straßenseite liegen schon ein paar Pferde, ein Stück weiter der zertrümmerte Wagen, dazwischen tote Soldaten. Eine Granate kommt, wir lassen uns hinfallen. Knapp heult sie über uns hinweg und krepiert am Straßenrand. Das war ein dumpfer Knall, eine Gasgranate. Erde rieselt, wir rennen schnell weiter. Überall riecht es nach Gas. Wir stülpen die Masken über. Jetzt können wir noch weniger sehen, aber es geht nicht anders. Dadurch wird es immer schwerer, die Leute beisammen zu halten. Nachdem wir ein Stück weiter gegangen sind, nehmen wir die Gasmasken wieder ab. Es ist unmöglich, mit diesen Dingern rasch vorwärts zu kommen. Nun geht es durch Lens, das ebenfalls unter tollstem Feuer schwerster Kaliber liegt. Die Straße führt über einen Bahneinschnitt und diese Straßenführung wird dauernd mit ganzen Salven bedacht. Wir sammeln uns noch einmal, dann geht es im Sturmschritt über die Brücke. Mich wundert, dass diese immer noch ganz ist oder dass sie überhaupt noch vorhanden ist. Im Bereich der Häuser laufen wir eine Straße weiter. Wir müssen uns mehr rechts halten, dass wir den Bahndamm nicht verlieren. Es ist unser einziges Richtungszeichen, das wir haben. Er führt in die Stellung. Krachend schlagen die schweren Granaten in die Häuser. Da stürzen Wände ein und Dächer brechen unter gewaltigem Getöse zusammen. Emporgewirbelte Steine und Ziegel aus anderen Straßen machen das ganze Viertel unsicher. Dicht an die Häuser gedrängt gehen wir vorsichtig weiter. Immer wieder muss man untertreten und Deckung suchen. Dabei muss man gewärtig sein, dass gerade das Haus getroffen wird, in dem man Schutz gesucht hat. Nun gehen andere Straßen ab und niemand weiß, welche die richtige ist. Man kann sich nicht einmal orientieren. Wenn es Tag wäre, könnten wir schließlich die Lage übersehen. Kein Mensch ist hier anzutreffen. Wer soll sich hier in dieser Trostlosigkeit aufhalten? Langes Umherstehen und Überlegen hilft uns auch nichts. Wir müssen sehen, wie wir eben zurechtkommen. Also vorwärts. Wir schwitzen, dass das Wasser am ganzen Körper herunterläuft. Nachdem wir ein Stückchen vorwärts gekommen sind, ist plötzlich die Straße durch ein zusammengestürztes Haus versperrt. Erst versuchen wir, über die Trümmer hinwegzuklettern, weil es aber nicht möglich ist, müssen wir umkehren. Die nächste Straße hat nicht unsere Richtung, aber vielleicht findet sich innerhalb dieser ein Ausweg. Wir gehen weiter. Gestalten huschen in eins der Häuser. Vielleicht können die uns Bescheid geben. Ich gehe in das Haus und rufe, aber niemand hört. Wir nehmen unsere Sachen auf und gehen weiter. Die nächste Straße passieren wir ungestört, wohl aber dringt der Gefechtslärm der ganzen Umgebung an unsere Ohren. Dann biegen wir in eine Gasse rechts ab. Dort muss nach Aussagen der Artilleristen der Bahndamm liegen. Schon lichten sich die Häuser, verschiedene Lichtscheine blinken aus der Nacht. Da kracht ein Abschuss, dort stehen Geschütze. Wir legen einen Schritt zu und laufen schneller. Vor uns krachen einige Einschläge. Die Geschütze werden beschossen. Zwei Mann schleppen in einer Zeltbahn einen Schwerverwundeten durch die Straße. Als einer von uns nach dem Bahndamm fragt, geben diese nicht einmal Antwort. Wieder ein naher Einschlag. Da unten muss dicke Luft sein. Unwillkürlich verlangsamen wir unseren Schritt. Unser Zugführer schlägt vor, doch erst einmal zu warten und unsere Lage zu klären. Und schon kracht es dort wieder, polternd stürzt eine Wand über die Straße. Drei Mann kommen angehetzt, einer von ihnen bleibt plötzlich stehen und sieht sich rufend nach einem vierten um. Wir reden ihn an. Aus ein paar unzusammenhängenden Sätzen entnehmen wir, dass dort die Straße wohl in den Bahndamm mündet, dass man dort aber nicht vorbeikommen könnte, weil auf diese Ecke unheimlich geschossen würde. Inzwischen ist der vierte Mann herangehumpelt und nun haben sie keine Zeit mehr für uns. Sie verschwinden im Dunkel der Straße. Wir warten ab, um die Folge der Einschläge festzustellen. Wir wollen doch nicht noch einen Umweg machen, sondern zusehen, dass wir hier rasch vorbeikommen. Alle 2 Minuten erfolgt ein Einschlag. Die kurze Pause dürfte reichen, die Stelle im Laufschritt zu nehmen. Wir machen uns bereit und nach einem weiteren Einschlag rennen wir los. Wir fetzen über manches Hindernis hinweg und landen plötzlich im langgesuchten Bahneinschnitt. Das Stadtgebiet von Lens haben wir bald hinter uns. Hier sind wir aber auch nicht viel gebessert. In dem Bahneinschnitt stehen leichte Geschütze, die andauernd feuern und auch wieder beschossen werden. Eine Infanteriekompanie holt uns ein, sie will auch ablösen. Andere Gruppen stehen und warten. Es herrscht hier starker Betrieb auf dem geschützt liegenden Schienenwege. Abgelöste Truppen begegnen uns, und nun entsteht ein solches Gedränge, dass man kaum von der Stelle kommt. Zu allem Unglück funken die Engländer nun noch mit Schrapnells dazwischen. Alles sucht Deckung und das Gedränge wird noch größer. Dabei werden Leute umgerammt, andere wieder fallen über diese hinweg, denn es ist dunkle Nacht und man sieht kaum, wohin man läuft. Alles drängelt nun nach der Seite, die noch am meisten Schutz bietet. Ausdauernd müssen wir stehen bleiben und unsere Leute zusammensuchen. Wenn wir sie glücklich beisammen haben, schlägt eine Granate ein und die Bedienung ist wieder auseinandergesprengt. Ehe sie richtig zusammen ist, kommt schon wieder die nächste Granate. Unseren Lumpe muss ich immer vor mir gehen lassen, damit er nicht abhanden kommt. Eigentlich hat er sich bis jetzt ganz tapfer verhalten. Man muss doch in Betracht ziehen, dass ihm alles neu und ungewohnt ist. An einer Stelle stehen wieder die Leute dicht zusammen. Eine abgelöste Kompanie sammelt sich hier. Mit großer Mühe haben wir uns vorbeigearbeitet. Vor uns krepiert eine Lage Schrapnells. Gleich darauf hören wir eine schwere Granate ankommen. Sie schlägt hinter uns in den Bahneinschnitt ein und gerade dort, wo die Leute so dicht standen, es erhebt sich ein furchtbares Geschrei. Unzählige rufen nach Hilfe und nach dem Sanitäter. Vorwärts, nur vorwärts, drängt der Zugführer, damit wir endlich an Ort und Stelle kommen. Der Tommy scheint zu wissen, dass abgelöst wird. Er weiß auch, dass dieser Bahneinschnitt stark benutzt wird. So hält er ihn unter stetigem Feuer. Endlich, müde und von Schweiß durchnässt, erreichen wir unseren zugedachten Standort. Das andere Gewehr muss noch ein Stück weiter. Wir bleiben in dem Bahneinschnitt, der hier an dieser Stelle die zweite Linie bildet. Ein Unterstand ist wohl da, aber nicht für uns. Er ist schon von Menschen gepfropft voll. Nur unser Zugführer findet mit knapper Not ein Plätzchen darin. Wir haben abgelegt und sitzen müde und abgespannt auf der Erde. Noch sind wir alle vier beisammen. Lumpe hat schon unterwegs seine beiden Flaschen Kaffee ausgetrunken. Nun hat er Durst und für die übrigen zwei Tage nichts zu trinken. Denn eher gibt es nichts mehr. Ich könnte ihm ja eine Flasche von mir geben. Sie sind beide noch voll. In einer Stunde wäre diese aber auch leer. Ich halte es für besser, wenn ich die Flasche selbst behalte und ihn von Zeit zu Zeit einmal trinken lasse. Er hat in dieser Beziehung auch noch keine Erfahrung. Ich brenne mir eine Zigarette an und beschaue mir dabei unser Domizil, das uns jetzt 5 Tage und 5 Nächte beherbergen soll. Eine feindseits in den Hang hineingegrabene Nische mit einem Stück Wellblech überdeckt. Wir bringen nun das Gewehr auf seinen Platz und der erste Posten zieht auf. Die anderen begeben sich in unseren Unterstand. Wir müssen uns auf die blanke Erde setzen. Wir können uns nicht einmal legen. Dazu haben wir keinen Platz. Sitzend müssen wir schlafen. Und wie gern hätten wir uns nach solch anstrengendem Marsch langgelegt. 6 Stunden waren wir unterwegs gewesen. Mit völlig durchschwitzten Kleidern sind wir angekommen. Nun sitzt man hier in dem kalten Loch und friert wie ein junger Hund. Obgleich es am Tag sehr heiß ist, werden die Nächte schon empfindlich kalt, wenn man noch dazu auf der nackten Erde hocken muss. Kaum ist man ein wenig eingeduselt, krachen Schrapnells, so dass man wieder aufschreckt. Der westliche Hang, der nach dem Gegner zuliegt, ist zur Verteidigung eingerichtet. Eine Brustwehr zieht sich oben entlang, in der Postenstände eingebaut sind. Auch unser Gewehrstand befindet sich dort oben. 300 Meter weiter vorn liegt der erste Graben. In diesem befindet sich ein Engländernest. Vor 2 Tagen hatte der Tommy auch hier angegriffen. An dieser Stelle konnte er sich im Graben festsetzen und er sitzt auch heute noch drin. Unsere Posten müssen gerade hier scharf aufpassen, dass nicht feindliche Patrouillen durchfühlen. Die erste Nacht haben wir nun in unserer Laube verbracht. Wir sind froh, dass es Tag wird und die Sonne etwas Wärme spendet. Vorn auf dem ersten Graben liegt den ganzen Tag schweres Geschütz und Minenfeuer. Der Bahneinschnitt wird von Zeit zu Zeit mit Schrapnellsalven bedacht. Weiter links, wo die vielen Unterstände liegen, wird er mit Steilfeuergeschützen beschossen. Dadurch werden die Eingänge der Unterstände zertrümmert. Feindliche Flieger kommen ganz tief herunter, um etwas zu entdecken. Am Abend wird der Bahneinschnitt vom Gegner vollständig vergast, sodass wir eine volle Stunde lang die Gasmaske aufbehalten müssen. Ferner beschießt er wiederum die Anmarschwege und die Stadt Lens. Wenn das noch einige Zeit so fortgeht, wird auch von dieser Stadt nicht viel übrig bleiben. Bis jetzt war sie, obgleich sie schon jahrelang in dem Frontbereich liegt, einigermaßen verschont geblieben. In dieser Nacht sollte der Engländer aus dem von ihm besetzten Grabenstück herausgeworfen werden. Dazwischentretende Umstände ließen aber aus der geplanten Sache nichts werden. Die Nacht und der folgende Tag vergehen unter starker englischer Beschießung, wobei der Gegner viel Gasmunition verwendet. In der folgenden Nacht muss Schaubel losgehen, um die Verpflegung zu holen. Das wird ein schweres Stück Arbeit. Zwar ist er nicht allein, von jedem Gewehr geht ein Mann mit. Sie müssen wieder durch Lens und über die Brücke hinweg. Wenn die verabredete Stelle unter Feuer liegt und die Küche nicht herankommen kann, werden sie noch nach ihr suchen müssen. Mitternacht ist längst vorbei, als Schaubel wieder zurückkommt. Er hat Werner mitgebracht, der an meine Stelle treten soll. Nachdem wir uns die Verpflegung geteilt haben, bekomme ich den Befehl, ein Gewehr in der ersten Linie zu übernehmen, dessen Gewehrführer im Laufe des vergangenen Nachmittags verwundet wurde. Mein Gewehr hier übernimmt Werner. So hänge ich mein Gepäck über die Schultern und gehe mit den Essen holen in die erste Linie. Das Gewehr, das ich übernehmen muss, liegt direkt am Engländernest. Dazwischen steht nur ein Doppelposten, den ein paar in den Graben geworfene spanische Reiter von den Engländern trennen. Ein Unterstand ist nicht vorhanden. Wir müssen in Erdlöchern kampieren. Die Bedienung besteht aus einem älteren Mann und zwei jüngeren Leuten. Die beiden letzteren sind nicht zuverlässig, oder wenigstens, sie sind nicht in der Lage, selbstständig zu handeln, wenn es darauf ankommt. Dazu liegen wir an der gefährlichsten Stelle des Grabens. Wir müssen nämlich nach drei Seiten beobachten, von denen uns Gefahr droht. Der Tommy kann von vorn, von der Flanke und auch von hinten kommen, wenn er den Posten umgeht. Der Zugführer der beiden Gewehre im ersten Graben, ebenfalls ein Unteroffizier, teilt mir mit, dass morgen früh, 5.30 Uhr, das Engländernest ausgehoben werden soll. Ich soll dem zurückgehenden Engländer den Weg abschneiden und ihren Laufgraben unter Feuer halten. Dann, wenn der Engländer ausgeräuchert ist, sollen wir den Gewehrstand weiter nach rechts verlegen und uns mit in dem Unterstand, der in dem Nest liegt, einnisten. Jetzt ist es 2 Uhr nachts. Endlich komme ich dazu, etwas zu essen. Ich habe gewaltigen Hunger und esse meine Verpflegung so ziemlich auf, was ich sonst nie getan habe. Dann rauche ich einige Zigaretten. Da ist es 3 Uhr, nun will ich mir auch 2 Stunden Schlaf gönnen. Ich schärfe den beiden, die in dieser Zeit Posten stehen, noch einmal ein, wie sie sich verhalten sollen. Wenn etwas Besonderes los ist, sollen sie mich sofort wecken, wenn nicht, bis 5 Uhr schlafen lassen. Nun lege ich mich in mein Loch und schlafe den Schlaf des Soldaten. Ich schlafe fest, 2 volle Stunden. Um 5 Uhr werde ich geweckt. Ich fühle mich wieder ganz frisch. Unsere Artillerie schießt Wirkungsfeuer. Sie hat die ganze Nacht geschossen. Noch einmal sehe ich nach, ob alles seine Ordnung hat und bereite alles Notwendige vor. Dann warten wir der Dinge, die nun kommen werden. Nur langsam rückt der Uhrzeiger vorwärts. 5:10 Uhr, 5:15 Uhr, 5:20 Uhr. Noch 10 Minuten. Wir stehen am Gewehr, schussbereit. Bereit für alles, was kommen mag. Da klatscht es in unserer Nähe. Dem Geräusch nach eine Mine. Ist sie nun auf Deckung oder in den Graben gefallen? Bei diesen Erwägungen drücke ich mich etwas weiter in den Gewehrstand. Ein dumpfer Knall. Ich liege längs im Graben. Beim Aufspringen spüre ich, dass mir Blut am Schenkel herunterläuft. Ich bin verwundet, nur weiß ich nicht wo. Laufen kann ich zum Glück noch. Ich lege meinen Leuten nahe, recht gut auf das Gewehr Acht zu geben und renne dann den Graben entlang, um einen Sanitäter zu suchen. Ein ganzes Stück muss ich laufen, bis ich auf den nächsten Posten stoße. So dünn ist der Graben besetzt. Und immer noch ein gutes Stück weiter finde ich endlich in einem Unterstand einen Sanitäter. Dieser stellt fest, dass ich mehrere Splitter erhalten habe, davon einen in den Rücken, 2 in den Oberschenkel, einen in die Wade und einen in die Hand. Im selben Unterstand sehe ich meinen Zugführer sitzen. Ich erstatte ihm gleich Meldung und mache ihm den Vorschlag, am besten selbst so lange an das Gewehr zu gehen und es zu übernehmen, weil sich dies an der brenzligsten Stelle befindet. Aber der Mann wird ganz blass und bleibt im Unterstand sitzen. Wäre es Reimann gewesen, der wäre von selbst dahingegangen. Inzwischen ist es aber auch 5.30 Uhr geworden. Am Engländernest krachen die Handgranaten. Zur gleichen Zeit setzt englisches Feuer ein und ganz unerwartet greift der Engländer auf der ganzen Linie an. Trotz meiner Verwundung renne ich den Graben entlang, um doch noch nach meinem Gewehr zu sehen. Infanteristen eilen durch den Graben, um sich auf der Brustwehr zu verteilen. Mich wundert, dass mein Gewehr noch gar nicht schießt. Da kommt schon einer vom Gewehr mir entgegengelaufen. Er ist ebenfalls verwundet. Er meint, ich brauche gar nicht weiter zu gehen. Die Engländer rollten den Graben auf. Den Mann stehen lassend laufe ich weiter so schnell, wie es mir noch möglich ist. Trotzdem ich verwundet bin, kann ich es nicht mit meinem Pflichtbewusstsein vereinbaren, dass das mir anvertraute Gewehr dem Tommy in die Hände fällt. Jetzt kommt einer von den beiden übrigen Leuten und zerrt das Gewehr hinter sich her. Ich nehme es in Empfang. Der Mantel ist aufgerissen und das Kühlwasser herausgelaufen. Dicht dabei krachen Handgranaten, die von den Infanteristen geworfen werden. Der Leutnant befiehlt, keinen Schritt mehr zu weichen. Dabei ist schon Mangel an Handgranaten. Ich melde dem Leutnant, dass mein Gewehr außer Gefecht gesetzt sei. Er schickt mich in den nächsten Unterstand, um mit anderen leicht verwundeten Handgranaten herbeizubringen. Ein Mann rollt von der Brustwehr herab und bleibt vor mir liegen. Ich versuche, ihn aufzurichten. Zwischen den Augen dringt Blut aus einer kleinen Wunde. Kopfschuss. Tot. Ich lege ihn wieder zurück und eile weiter. Auf der Brustwehr schießen die Infanteristen mit einem leichten Maschinengewehr. Inzwischen hat auch das Sperrfeuer unserer Artillerie eingesetzt. Der Gegner hat ebenfalls Sperrfeuer zwischen unsere erste und zweite Linie gelegt. Es wäre jetzt unmöglich, in die zweite Linie, den Bahneinschnitt, zurückzugehen. Im Graben krepieren dauernd Gewehrgranaten, die in den Trichtern des Vorfeldes sitzenden Angreifer abschießen. Alle Verwundeten, die sich noch bewegen können, sind auf den Beinen. Wir suchen Handgranaten und tragen sie nach der bedrohten Stelle. Sogar auf der Rückendeckung müssen wir sie zusammensuchen, wo Granatsplitter und Gewehrkugeln pfeifen. Es geht ums Ganze. Die Leute stehen auf den Schulterwehren und halten den frontal angreifenden Gegner in Schach. Sie können sich nicht um das kümmern, was in der rechten Flanke vorgeht. Weiter links schießt eines unserer Maschinengewehre, ein leichtes rattert in der Nähe. Der Gegner erwidert das Feuer. Ein Mann nach dem anderen scheidet tot oder verwundet aus der Verteidigung. Viele Verletzungen treten durch die Gewehrgranaten ein. Immer größer werden die Lücken in den Abwehrenden. In den Kompanien befindet sich viel junger Ersatz, der zum ersten Male einem Angriff gegenübersteht. Hier und da müssen die alten Kameraden den Jüngeren den Rücken steifen. Es ist daher besonders schade um jeden Alten, der aus der Verteidigung ausscheiden muss. Wir müssen uns wehren, müssen auf den Angreifer schießen und wenn man noch so viel Nächstenliebe im Leibe hat, hier gilt nur das eiserne Gesetz. Der Graben muss gehalten werden. Es geht um die Ehre des Bataillons. Eine Stunde schon währt dieser Kampf und noch immer liegt das englische Feuer auf dem Gelände hinter uns. Neue Gruppen tauchen im Trichtergelände auf und Gewehrfeuer flackert. Ich nehme das Gewehr eines Toten und stelle mich auf die Brustwehr. Einige Minuten beobachte ich. In den Trichtern sitzen die Kanadier. Ab und zu riskiert einer einen Sprung, um in dem nächsten Trichter zu verschwinden. Da kommt wieder eine Gruppe aus dem englischen Graben und stürmt über das Trichterfeld. Sie füllt die in der Angriffswelle entstandenen Lücken. Es sind große, kräftige Gesellen. Wenn sie so angestürmt kommen und den Mund aufreißen, blitzen die weißen Zähne. Wie die Teufel sehen sie aus, verwegen und rücksichtslos. Unsere Leute werden immer weniger. Unsere Lage wird immer bedenklicher. Ich lehne mich an die Brüstung. Meine Wunden schmerzen. Neben mir steht ein Gefreiter. Ihr sagt mir, dass ich nur schießen soll, wenn sich etwas zeigt. Die Munition wird knapp. Den Toten und Verwundeten werden sofort die noch vorhandenen Patronen weggenommen. Die wenigen Patronen, die ich hatte, sind bald verschossen. Der Kamerad neben mir gibt mir wieder 5. Es ist ein langer, hagerer Mann. Er muss sich immer ducken, damit er kein Ziel abgibt. Er schießt selten, aber bei ihm sitzt jeder Schuss. Unten im Graben rennen Sanitäter hin und her. Schwer Verwundete werden in die Unterstände geschleppt. Das englische Sperrfeuer tobt mit unveränderter Heftigkeit. Ein Leutnant kommt vorbei. Er sucht leicht Verwundete, die laufen können. Eine Meldung ist in den Bahneinschnitt zu bringen. Gesunde Leute kann er nicht entbehren. Es meldet sich einer. Das ist ihm zu wenig. Es sollen mehrere sein, damit wenigstens einer von ihnen durchkommt, denn sie müssen durch die Sperrfeuerzone. Der lange Kamerad redet mir zu, doch auch mitzugehen. Obwohl ich weiß, dass mir das Laufen nicht so leicht fallen wird, erkläre ich mich bereit, mitzugehen. Wir rennen den zerschossenen Laufgraben entlang. Ich kann noch rennen. Ich habe nicht geglaubt, dass es noch so gut geht. Immer noch legt der Engländer starkes Feuer auf das ganze Gelände. Splitter surren durch die Luft und Gewehrkugeln pfeifen. Wir rennen. Ungeheure Energie kann der Mensch entfalten, wenn es um das Leben geht. Denn es ist geradezu ein Wettlauf mit dem Tod. Ungefähr nach der Hälfte des Weges fühle ich aber meine Beine erlahmen. Die beiden anderen, die Arm- und Schulterverletzungen haben, sind bald meinen Augen entschwunden. Ich muss ausruhen und ducke mich in eine Grabennische. Nur eine Minute. Eine in allernächster Nähe krepierende schwere Granate hilft mir wieder auf die Beine. Ich renne weiter. Da kommt schon Hilfe. Eine Kompanie stürmt über das Trichterfeld. In dem unter starkem Feuer liegenden Laufgraben würden sie zu langsam vorwärts kommen, darum meiden sie ihn. Ziemlich breit ausgeschwärmt und mehrere Reihen hintereinander kommen sie über das Feld gerannt. Das Schanzzeug klirrt und die Lungen keuchen. Wenn sie der Gegner entdeckt, wird er das Feuer noch verstärken. Mit großer Mühe erreiche ich den Bahneinschnitt. An der Böschung angekommen, krieche ich hinter die Brustwehr, um ein wenig zu verschnaufen. Meine Beine zittern vor Anstrengung. Zwei andere Verwundete kommen ebenfalls von vorn. Sie rennen an mir vorbei, den Hang hinunter. Im selben Moment fegt eine Lage Schrapnells in den Bahneinschnitt. Einer von den Verwundeten bleibt tot liegen, während der andere noch einmal verwundet wird. Ich laufe die Brustwehr entlang bis zum Gewehrstand und steige die Böschung hinab. In dem Unterstand befindet sich nur meine erste Gewehrbedienung, die jetzt Werner hat, und der Zugführer. Dieser gibt gerade Werner Anweisung, mit dem Gewehr nach vorn zu gehen. Die Leute machen sich fertig. Ich verabschiede mich von allen, denn ich werde vorläufig auf längere Zeit wegbleiben. Und wenn ich später einmal wiederkommen sollte, ist schließlich keiner mehr von ihnen da, denn es ist ein ewiger Wechsel in der Kompanie. Werner rückt mit seinen Leuten ab. Ich sehe ihnen noch nach, wie sie den Hang hinaufklettern und dann verschwinden. Dann gehe ich in den Unterstand und bin hier allein mit meinem Zugführer. Ich bin mit ihm gut befreundet. Eigentlich ist er bisher auch Gewehrführer gewesen, aber er muss Reimann vertreten, der in Urlaub gefahren ist. Er gibt mir ein paar Zigaretten und ich muss ihm Bericht erstatten. Dabei stellt sich heraus, dass einer der Splitter, die mich getroffen haben, meine Brieftasche, in der sich außer einer Menge Postkarten zwei Notizbücher und das Soldbuch befanden, glatt durchschlagen hatte, ehe er mir in den Rücken drang. Nachdem nun Werner mit seinen Leuten nach vorn gegangen ist, befindet sich niemand mehr in der zweiten Linie. Die letzten Reserven sind eingesetzt. Nur eine Anzahl Verwundete liegt in den anderen Unterständen. Wenn jetzt der Engländer wüsste, wie dünn unsere Linien besetzt sind, würde er glatt durchbrechen. Er könnte sehr weit spazieren, ohne auf Widerstand zu stoßen. Höchstens in der Artilleriestellung könnte er angehalten werden. Da kommt auf einmal Werner mit seiner Bedienung wieder. Er hat eine Kugel durch die Schulter bekommen und der einige Schritte hinter ihm laufende Schaubel dieselbe Kugel ins Knie. Damit ist auch diese Gewehrbedienung erledigt. Die beiden anderen stellt der Zugführer sofort mit dem Gewehr oben auf die Deckung, um vor Überraschungen gesichert zu sein. Werner und Schaubel werden von uns verbunden, aber vorläufig müssen wir noch hier bleiben. Auf dem Bahndamm liegt noch starkes Feuer. Eine Stunde später gehe ich mit Werner los zum Hauptverbandsplatz. Schaubel kann nicht mehr laufen und muss im Unterstand liegen bleiben, bis ihn Sanitäter wegbringen. Vorn ist das Gefecht noch in vollem Gange. Da, wo der Bahndamm den Einschnitt verlässt, biegen wir ab. Unser Weg führt hinter Gebüsch und einer Bodenerhebung weiter. Hinter uns schlägt noch eine Granate ein. Wir hatten uns schon hinfallen lassen, als wir sie kommen hörten. Der aufgewirbelte Schotter fliegt in der ganzen Gegend umher. Manchmal zischen auch noch Gewehrkugeln über unsere Köpfe. Über eine Straße, die vom Gegner eingesehen wird, kriechen wir hinweg, um nicht noch einen verpasst zu bekommen, da uns jetzt Ruhe und Heimat winken. Auf dem Hauptverbandsplatz herrscht Hochbetrieb. Er liegt geschützt an einem Steilhang, in dem eine Anzahl Stollen hineingetrieben wurden, die miteinander verbunden sind. Hier, an diesem Orte, häuft sich nun sehr viel Kriegsnot. Von allen Seiten und allen Truppengattungen strömen die Verwundeten herbei, und die Stollen liegen schon voller Leute. Wir finden mit Mühe und Not ein Plätzchen zwischen Schwerverwundeten, wo wir uns ein wenig setzen können, denn warten müssen wir schon, bis wir drankommen. Obwohl zwei Ärzte arbeiten, hält der Andrang an. Erst kommen die Schwerverwundeten an die Reihe, von denen die Sanitäter immer neue angeschleppt bringen. Vor den Stolleneingängen lagert eine große Anzahl Leichtverwundete. Nach und nach findet sich das halbe Bataillon hier ein, darunter sind viele von unserer Kompanie. Wer verbunden ist und noch laufen kann, macht sich schleunigst davon. Inzwischen geht Mittag vorüber. Ich habe Hunger und nichts zu essen. Hier scheint überhaupt niemand an Essen zu denken. Die Ärzte und Sanitäter arbeiten ohne Unterbrechung, um die Not zu mildern. Ich muss erst einmal an die frische Luft, damit es mir nicht schlecht wird. Die Luft ist so dick, dass man kaum atmen kann. Werner geht mit mir heraus. Ich muss stark hinken. Draußen laufen wir ein wenig umher. Dabei treffe ich einen Mann von meinem Gewehr. Er ist durch eine Handgranate verwundet worden. Nun erzählt er, was sich nach meiner Verwundung am Gewehr abgespielt hat. Die Engländer haben ganz genau gewusst, wo unser Gewehr stand. Da es ihnen sehr hinderlich für ihr Vordringen war, setzten sie alles daran, es gefechtsunfähig zu machen. Das ist ihnen allerdings auch gelungen. Ich spüre mein Bein immer mehr erlahmen, wenn wir doch erst richtig verbunden wären. Wir wollen uns wieder in den Stollen setzen und sehen, dass wir drankommen. Aber auf unserem Platz haben sich andere niedergelassen. Wir müssen anderswo unterzukommen versuchen. Wir finden einen Platz vor dem Eingang einer Kammer, in der ein Arzt arbeitet. Er verbindet gerade einen Artilleristen. Ein Sanitäter fragt nach unseren Verletzungen und gibt uns beiden eine Spritze in die Brust. Wir drängen uns einfach zum Arzt. Dieser reißt die im Graben angelegten Verbände ab und untersucht die Wunden. Er sucht in den Einschussstellen mit einer Pinzette nach Splittern. Das ist bestimmt kein angenehmes Gefühl. Den aus der Hand und auch den aus der Wade kann er finden, die anderen drei sitzen aber zu tief. Dann wäscht er die Wunden ab und klebt sie zu. Er meint, dass es ein schöner Heimatschuss wäre, als er mir den bekannten Zettel mit seiner Unterschrift ins Knopfloch bindet. Erst, wenn man diesen Zettel hat, ist man richtig lazarettfähig. Nach mir kommt auch Werner an die Reihe. Nun sind wir schneller fertig geworden, als wir dachten, und brauchen nicht mehr in der karbolgeschwängerten Luft zu sitzen. Immer noch werden Verwundete hereingebracht. Die meisten sind von unserem Regiment. Vor dem Stolleneingang setzen die Sanitäter eine Trage nieder. Auf ihr liegt der lange, hagere Gefreite, neben dem ich auf der Brustwehr gestanden hatte und der mir die Patronen gab. Beim näheren Hinsehen merken die Sanitäter, dass er auch schon tot ist. Trotzdem tragen sie ihn erst noch einmal hinein zum Arzt, bringen ihn aber gleich wieder, um ihn abseits zu den vielen anderen zu legen. Es ist schon spät am Nachmittag, als das erste Sanitätsauto vorfährt. Der Abtransport der Schwerverwundeten und derer, die nicht gut laufen können, beginnt. Vier Bahren werden in das Innere des Wagens verstaut. Einige leichter Verwundete streiten sich um den Platz neben dem Lenker. Einen solchen Platz muss ich mir auch suchen, denn laufen kann ich nicht. Werner könnte eigentlich seinen Weg zu Fuß machen und könnte losgehen, er will aber vorläufig hierbleiben, bis Schaubel kommt. Dann wird er jedenfalls erst noch einmal zur Kompanie laufen, die nur eine anderthalbe Stunde von hier liegen soll. Jetzt bringt man endlich auch unseren Schaubel angeschleppt. Wir dachten schon, man hätte ihn woanders hingebracht. Er musste bis jetzt in dem Stollen im Bahneinschnitt liegen. Indessen fährt ein zweites Auto vor. Wieder entsteht Streit um die Sitzplätze neben dem Chauffeur. Ein Sanitäter nimmt sich der Sache an und bestimmt, je nach der Verwundung, wer mitfährt. Die Bahren mit den Schwerverwundeten werden derweil aus den Stollen herausgetragen, damit das Einladen dann schneller geht. Schaubel ist inzwischen verbunden und gleich wieder mit herausgestellt worden. Wir leisten ihm Gesellschaft. Nun sind wir glücklicherweise alle beisammen. Wir sind die letzten drei Mann von der ehemaligen Gewehrbedienung Thiel. Wir haben uns eigentlich verhältnismäßig lange gehalten. Und wie viele hat man in dieser Zeit kennengelernt, die gekommen und gegangen sind? Nun gehen wir auch. Ununterbrochen fahren die Autos. Ein großer Teil der Schwerverwundeten ist schon abbefördert. Schaubel wird in ein Auto geladen, auf dem ich neben dem Chauffeur Platz finde. Werner reicht uns beiden noch einmal die Hand. Schon fährt der Wagen über freies Feld. Als er die Straße erreicht, schickt uns der Engländer noch einen Abschiedsgruß nach. Drei Granaten schlagen der Reihe nach, vielleicht 20 Meter von der Straße entfernt, in einem Feld ein. Obwohl auf dem Wagen eine große rote Kreuzfahne weht, werden wir noch beschossen. Der Chauffeur gibt Gas und rascher saust der Wagen durch die zerstörte Landschaft. Bald haben wir die gefährliche Zone hinter uns und fahren durch eine Gegend, wo man noch nicht viel sieht vom Krieg. Hinter uns liegt die rauchende, brodelnde Front und die zerstörte Stadt Lens. Ruhig gleitet der Wagen auf der Straße dahin, an der zu beiden Seiten Bäume stehen. Die Strahlen der sinkenden Sonne überfluten die friedliche Landschaft. Die Ernte ist in vollem Gange. Auf den Feldern arbeiten Soldaten und Zivilisten. Eine stille Zufriedenheit kommt über mich, darüber, dass ich so davongekommen bin. Der Wagen gleitet durch die erhabene Ruhe des Hinterlandes. Andere Sanitätsautos, die auch noch Verwundete holen wollen, begegnen uns. Schon fahren wir durch ein bewohntes Dorf. Frauen mit Kindern stehen an der Straße. Lanzer grüßen und schauen den Wagen nach. Zufrieden mit dem Schicksal sitze ich auf meinem Platz. Eine stille, aufkeimende Freude lässt alles vergessen, alle Entbehrung und Strapazen der letzten Woche, auch die schmerzenden Wunden. Und weil ich noch nicht ahnen konnte, dass in dieser Stunde der Krieg für mich beendet war, gab ich mich der stillen Hoffnung hin, dass vielleicht, ehe meine Wunden geheilt sind, Frieden sein wird. Frieden, das für uns Frontsoldaten erlösende Wort. Der Frieden, der Wunsch der Völker.